Milliarden Menschen leben einfach vor sich hin und haben keine Ahnung. Wach auf! Einen wunderschönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mein heutiger Gast ist Bundeskanzlerin Angela Merkel. Also ich muss jetzt aufpassen, dass ich nicht gleich einen Shitstorm von bestimmter Seite ernte. Ja, dann pass mal auf, du. Wenn man eine wirkliche Weltordnung haben will, eine globale politische Ordnung, dann wird man nicht umhinkommen, an einigen Stellen auch Souveränität, Rechte an andere abzugeben. Ani muda lachem. Shenitan li ledaber lechem kan bebait mechubat ze zekavot gadol avuri. Hier soll Berlin sein, ne? Oder? Da ist Berlin. Oh, was ist denn das hier? Russland. Was? Russland. Russland, kommen so viele her? Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden, das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes wahren und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde. So wahr mir Gott helfe. Mutter, wieso hast du mich angelogen? Wir Deutsche wissen, dass wir in Amerika einen wahren Freund haben. Angela Merkel is one of my closest friends on the world stage. Wir zwei hatten manches Rendezvous. Look at this. Niemand hört mir zu, so wie du. Ja, herzlichen Dank, lieber Barack. Du verfolgst mich gerne auf Schritt und Tritt. All the way, baby. Dun, dun, dun, dun. Und du blöde Kuh, machst alles mit. Du hast mich tausendmal belogen. Hab deine tausend Mails gecheckt. There we go. Ich red ja nicht einmal mit Snowden. Du wirst auch morgen noch gehackt. Du hast mich tausendmal belogen. Ich hab dich tausendmal gelinkt. Ich hab die Arschkarte gezogen, doch ich halt's Maul, auch wenn's mir stinkt. No Spiders wird's nicht geben, das hab ich mir schon fast gedacht. Ich hör dich wieder ab, na klar, heute Nacht. What a surprise, Mr. President. NSA-Abhöraffäre? Es gibt sie nicht. Mir selber ist kein nichts bekannt, wo ich abgehört wurde. Einlullen, abwiegeln und beschwichtigen. Man kann sich nicht darauf verlassen, dass das, was vor den Wahlen gesagt wird, auch wirklich nach den Wahlen gilt. Das ist mir noch nicht passiert, dass ich der Bundeskanzlerin in einer Pressekonferenz gegenüber saß und so langsam die Fassung verlor. Denn Frau Merkel plant in aller Offenheit einen Betrug. Kann man das so sagen? Die Sicherheit Israels ist für mich als deutsche Bundeskanzlerin niemals verhandelbar. Und wenn das so ist, dann dürfen das in der Stunde der Bewährung keine leeren Worte bleiben. Merkels Versprechen vor dem Parlament Israels ist zur Doktrin geworden. Neutral kann Deutschland nicht mehr sein. Wir werden zu einem multipolaren Währungssystem Schritt für Schritt kommen. Wir werden zu einem multipolaren Währungssystem Schritt für Schritt kommen. Weil diese Person mein Vertrauen hat. Aber kann er nur mit Geld umgehen, wenn er vergisst, dass er 100.000 Mark in bar in seiner Schublade liegen hat? wirklich jetzt alles gesagt dazu. Wenn das alles ist? Wie bitte? Ja, ich kann gerne den Satz nochmal wiederholen, aber ich habe aus meiner Sicht alles gesagt. Aber es geht um die Finanzen von 82 Millionen Deutsche. Also das ist eine ziemlich große Summe, würde ich sagen. Also. So, die nächste Frage. Würden Sie Europa aufgeben, wenn Sie merken, dass Sie die Menschen nicht von diesem europäischen Gedanken in einem gemeinsamen europäischen Haus überzeugen können? Die Menschen in Deutschland? Nein, auf gar keinen Fall. Nein, auf gar keinen Fall. Ja, ich freue mich sehr, ankündigen zu dürfen, dass Angela Merkel Rap-Musik für uns macht. Hallo. Verpiss dich. Oh. Seid ihr bereit? Seid ihr bereit? Seid ihr bereit? Seid ihr bereit? Deutsche Kanzlerin back on the street. Back mit dem fetten Beat. Und es wird echt langsam mal Zeit. Ich erober das Mic für Einigkeit und Recht und Freiheit. Obwohl ich Deutschland schule, wollen mich Hater dissen, ey. Geht mal zur Schule, erweitert euer Wissen. Ihr könnt euch verpissen. Ihr wisst ein Scheiß. Ich hab studiert, mach Politik for life. Opposition, zack mein Dick. Ich geb einen Fick auf eure Kritik. Ich bin ein East German Girl und ich mach, was ich will. Ich hab zwar keine Fans, aber Wähler zu zählen. Meine Mundwinkel gehen vielleicht nach unten, aber mein Fame geht nach oben. Deal with it, hört zu, wie ich meine Lines spit. All meine Gegner, die labern nur Shit. Ich ball meine Fäuste und hau sie damit. Ich hab seit 8 Jahren denselben Haarschnitt. Das war total true. Halt die Fresse. Oh. Ich freue mich auf Ihre Anregungen und Ihre Vorschläge. Denn Deutschland soll so bleiben, wie es ist. Denn Deutschland soll so bleiben, wie es ist. Ich nehme das mit, ist aufgenommen und das wird leider auch noch 5 bis 10 Jahre dauern. Wir nehmen ja heute die Vorschläge auf. Ob ich den umsetzen kann, weiß ich nicht. Er guckt mich immer so nett an. Eigentlich nur. Aber ganz kurz. Das würden Sie sich wünschen. So, jetzt sind Sie aber endlich Sie dran. Alles gut? Wissen Sie, Frau Bundeskanzlerin, übrigens, Sie lesen doch heimlich sowieso nachher meine Reden. Hören Sie doch lieber gleich zu. Eigentlich können Sie alle hier froh sein, dass das deutsche Volk seit Jahren von Revolutionen die Nase voll hat. Sonst würden wohl heute etliche Bürger dieses Hohe Haus belagern und Sie zum Abdanken auffordern. Das Recht dazu hätten Sie. Schließlich heißt es in Artikel 20 Grundgesetz, alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Genau hierfür sieht jedoch das Grundgesetz das sogenannte Widerstandsrecht vor. Ich zitiere, gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen, haben alle Deutschen das Recht zum Widerstand. Haben alle Deutschen das Recht zum Widerstand. Das Recht zum Widerstand. Das Recht zum Widerstand. Gibt es so einen Moment, wo Sie auch bereit wären, eine unpopuläre Entscheidung einfach so zu treffen, indem Sie sagen, ich mache es? Erinnern wir uns an Helmut Kohl. Die Entscheidung für den Euro war keine, die ihm damals Sympathien eingebracht hat. Die Entscheidung für den Euro war keine, die ihm damals Sympathien eingebracht hat. Oder auch bei Schröder zu sagen, wir machen jetzt Agenda 2010. Ja, sicherlich, solche Situationen gibt es immer wieder. Also wenn Sie immer erst eine von Ihnen erst zitierte Umfrage machen, was die Leute davon halten, dann könnten wir das nicht machen. Wir in Deutschland sind seit dem 8. Mai 1945 zu keinem Zeitpunkt erfolgreich. Sie mal ganz ernsthaft sein, dass das Besatzungsstatut immer noch gilt. Wir haben nicht das Jahr 1945, wir haben das Jahr 2013. Könnte man das nicht mal aufheben und die Besatzung Deutschlands beenden? Also ich finde, es wird höchste Zeit. Diejenigen, die entscheiden, haben, sind nicht gewählt. Und diejenigen, die gewählt werden, haben nichts zu entscheiden. Diejenigen, die entscheiden, haben, sind nicht gewählt. Und diejenigen, die gewählt werden, haben nichts zu entscheiden. Diese Feier, kommt nur die Feier und nie Geld! Deutsche Banken, deutsches Geld! Morgen auf in aller Welt! Und ein genauso herzliches Dank für die Kräfte in den Pflegeheimen, die leisten auch wunderbare Arbeit. Sind die Menschen natürlich auch nicht zufrieden, sondern wir müssen sicherstellen, dass besser betreut werden. Und dafür müssen wir die entsprechenden Maßnahmen treffen. Wieder aufgebaut wurde und auch für die, die heute so schön rufen können, eine Heimat ist hoffentlich das. Das ist alles nicht selbstverständlich und seien Sie einfach froh, dass Sie frei Ihre Meinung sagen können. Menschen zu überzeugen, die jeden Morgen aufstehen, die jeden Tag ihre Arbeit machen, die immer ihre Steuern bezahlen, die alles tun und die auch Solidarität mit anderen Menschen, die schwächer sind, üben. Das alles wird dadurch zerstört. Und deshalb habe ich dazu wirklich nur Verachtung. Seien Sie einfach froh, dass Sie frei Ihre Meinung sagen können. Meine Damen und Herren, ich nehme das mit, ist aufgenommen und das wird leider auch noch 5 bis 10 Jahre dauern. Denn Frau Merkel plant in aller Offenheit einen Betrug. Betrug nicht im Sinn des Strafrechts, aber politischen Betrug. Betrug an Ihnen, den Wählern. Rufen auf zum Kampf gegen Tabuthemen, Geschichtsfälschung, Gehirnwäsche.